sieht aus, als ob du gerade deine Platte neu operiert. Ja. Wie denn? Chronologisch? Nein. Doch nicht alphabetisch. Vielleicht blöd. Wie dann? Autobiografisch. Werden verrückt. Ich kann dir erklären, wie ich von Deep Purple zu Hauen in Ruhe kam, in nur 25 Schritten. Ohne Kosten. Wenn ich den Song Landslide suche, dann muss ich mich daran erinnern, dass ich die Platte im Herbst 1982 für jemanden gekauft hatte, sie ihm dann aber aus persönlichen Gründen gegeben habe. Das ist echt beruhigend. Ja.